das neue vorzutragen, so nicht nach dem alten schmeckt. Will schon manchen niederschlagen, dass er nicht was Junges deckt. Doch was soll die Sklaverei, die so enge Grenzen setzet, ob es alt ist oder neu, genug, wenn's nützet und ergänzet. Doch was soll die Sklaverei,